Find this podcast and others like it at the number one new media network, Podshow.com. Better, faster, stronger. And now with new minty fresh scent. Welcome, ladies and gentlemen. Here is das Wunder von Berlin. In der blauen Ecke, the blue corner, formerly known as Familienvater, losing the art battle 2006, but undefeated, master of disaster. Please stand up for your host, René, the master of pickaxe. In der roten Ecke, the red corner, the Schnitzelkönig und Frauentyp. Please cheer for the other host, Stefan, the radio wife. Presented by Order City, the MP3 format, two microphones, the World Wide Web, and provider size 24. Let the show begin. Here's your 19th podcast, brought to you at Eastern 2007. Hallo und herzlich willkommen zur, wie schon gehört, 19. Ausgabe des blog.juba.de Podcast an einem wunderschönen Ostermontag. Hallo Stefan. Hallo René. Ja, ich hoffe, du hast Ostern bis jetzt gut überstanden und ihr natürlich auch. Willkommen zur 19. Ausgabe. Ja, und mal was, das ist jetzt echt kein Scherz, Stefan hat beim Hören des Intros ohne Scheiß Nasenbluten bekommen. Du hast wohl das jetzt schon gefühlsmäßig eins auf die Nase bekommen. Ich hab's so verinnerlicht, das ist unglaublich, ich kann's mir nicht erklären. Das war Flucht. Nicht nochmal schlagen, ich blut schon. Nein, egal. Genau. Wer weiß. Unsere Themen heute auf jeden Fall ein dummer Zufall. Ja, unsere Themen. Diesmal auf Französisch, aus einem ganz besonderen Anlass. Bonjour, messieurs, dames, en spécial les auditeurs en France, les spectateurs de la série Le Destin de Lisa. Et maintenant, les thèmes. Lisa Plenske, si disons voyant, le film Musique et texte, Le Renard de Berlin, Léo explique Park, et les enfants d'anniversaire et le Kiss. Das war Französisch. Merci. Merci, ja, Stefan. Warum Französisch? Ja, ganz. Deine Freundin ist wieder da. Richtig, Lisa Plenske ist zurück. Juhu! Das haben wir aber auch nur mitgekriegt, weil der Beitrag um Lisa Plenske ist sehr gefragt und das meist von französischen Besuchern. Aber Lisa Plenske ist auch in Deutschland zurück. Dazu gibt es auch einen Beitrag, dessen ID ich vergessen habe. Auf jeden Fall können wir sagen, dass ab 16. April in der Serie Verliebt in Berlin Lisa Plenske wieder mitspielt. Genau. Und müsste sie da nicht eigentlich Lisa Seidel heißen? Die hat doch zuletzt geheiratet. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so üblich ist. Ach, vielleicht nimmt der eher den Namen von ihr an. Dann heißt er, dann haben wir ja noch einen Plenske, David Plenske. Und den Bruder das haben wir auch noch. Sein. Dann heißt die Sendung bestimmt bald die Plenskes. Ja. Aber wie gesagt, also Lisa Plenske ist derzeit in den inoffiziellen März-Block-Charts wieder auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Angela Merkel. Angie. Genau. Genau. Und die ist quasi auch wieder zurück, wenn man so will, weil die hat auch lange, zumindest in den Blockcharts, nichts von sich sehen lassen. Kommt die auch, kriegt die auch eine neue Sendung, oder? Nee, weiß ich nicht. Doch, keine Ahnung, ist, wieso die, das jetzt so ist. Die ist EU-Ratspräsidentin. Also ist in gewisser Art und Weise doch wieder zurück. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die hat ja jetzt viel zu tun. Irgendwie war neulich ja 50 Jahre Europa. Und da gab es ja in Berlin ein Treffen aller europäischen Länder. So, das war... Geführt von Angela Merkel. Das war die kleine Politikecke. Jetzt wieder zum Blockhaus. Genau. Ja, wenn Engel reisen, sage ich nur. Passt ja jetzt irgendwie auch zu Angela Merkel, oder? Ja. Aber, ja, wenn wir schon bei zwei Comebacks sind, hier ist das dritte. Maite ist nämlich wieder da. Unsere Bloggerin Maite, die war nämlich, wie berichtet, im Urlaub. Und zwar im Winterurlaub. Und sie hat richtig Glück gehabt, denn genau in der Woche, wo sie da war, hat es ordentlich weißes Zeug geschneit von oben. Echt? Und sie konnte Schlitten fahren. Nee, Skier, so. Ich habe meinen Winterurlaub auf dem Balkon in kurzen Hosen gefrönt. Ja, unterm Sonnenschirm. Mhm. Ja, also sie ist zurück, gut erholt und ja, sie schreibt in ihrem Bericht, dass sie, wie gesagt, genau die Schneezeit erwischt hat, bestes Winterwetter erlebt hat und was sie nicht empfehlen kann, ist leider das Hotel. Gut, aber wie sie schreibt, hat sie das nicht weiter gestört, weil es ja nur zum Übernachten gedacht war. Ich habe mal ein paar Bewertungen gelesen von diesem Hotel. Also, ist schon sehr interessant. Da würde ich auch nicht unbedingt hinfahren. Es scheint nicht nur Maite so gegangen zu sein. Ja, apropos Maite. Ich wollte Maite ja für den Blog-Song engagieren, den wir in der letzten Sendung ja... War es letzte Sendung? Ja. Den wir ja kurz angespielt hatten. Da erinnern wir uns doch sehr gerne an den Blog-Song. Ja, und die Lust auf Musik wurde ja bei mir durch einen kürzlich im Kino laufenden Film geweckt, der mir erst Angst und Bange bereitet hat, weil ich dachte, es handelt sich dabei um eine extreme Liebesschnulze, denn der Film hieß Mitten in Herz, Mitten ins Herz. Ah, ich dachte, mitten im Herbst habe ich verstanden. mitten im Herbst. Nee, mitten ins Herz mit Hugh Grant. Und ja, da lief mir eigentlich schon eiskalt der Schauer den Rücken runter. Das kann man auch nachlesen im Beitrag 1246. Entschuldigung, das war Luft. Und ja, war dann doch nicht so, wie Peter ja schon kommentiert hat. Der hatte den Film auch gesehen und der fand ihn ganz unterhaltsam. Und in Beitrag 1265 ist quasi der erleichternde Rückblick auf diesen Film von mir. Also der Film ist wirklich ganz gut und er ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich war länger nicht mehr im Kino. Den gibt's wohl noch nicht auf BitTorrent. Wie bitte? Habe ich mich gerade ver... Ja, ja. Wir hatten ja den schnelleren Anschluss. Ich oder du? Ja. Ja. Bist du doof? Da fällt mir ein... Hast du mir nicht ein Foto gezeigt in deinem Handy, wie du den Film gefilmt hast? Nee, den habe ich nicht... den habe ich... Oder in deiner Kamera. Ja, haben die sich nicht gewundert, dass es gewitzt hat? Ich bin nicht doof. Komm, mach mal weiter jetzt. Okay. Ja, also, nach dem ganzen Liebeskram machen wir jetzt mal wieder was für Männer. Im Sport. Dirk war nämlich wieder unterwegs. Aber nicht, dass ihr denkt, er war beim Basketball wie üblich. Nein, er hat sich mal nach alternativen Sportarten umgeguckt. Und zwar war er beim Handball. Leider hat Berlin keine Erstligamannschaft, aber immerhin, es gibt die Füchse Berlin und die spielen in der zweiten Liga im Handball und dort sehr gut. Könnt ihr nachlesen im Beitrag 1235. Dirk war wie gesagt dort. Die spielen auch in der Max-Schmeling-Halle, genauso wie Alba Berlin. Aber der Unterschied zum Basketball, Handball ist halt noch nicht so populär wie Basketball. Es waren deutlich weniger Fans da und die Musikauswahl, hat Dirk geschrieben, entsprach jetzt auch nicht dem seines Alters. Aber wahrscheinlich liegt das an der Fan-Gemeinde. Der war doch nicht in der Disco, der war doch bei einem Spiel, oder? Ja, aber es ist schon ein Unterschied zwischen Basketball und Handball. Ja, also, aber es hat ihm trotzdem gefallen. Er war übrigens beim Spiel Berlin gegen Emstetten. Emstetten? Kommt dir das bekannt vor? Hört sich nordisch an. Ja, war da nicht dieser Amoklauf? Das kann sein. Irgendwie jetzt, wo ich das lese, fiel mir das gerade ein. Aber gut. Beitrag 1235, könnte er das... Ja, vielleicht sind ja die Spieler auf dem Feld Amok gelaufen. Hatten die gewonnen? Habe ich jetzt nicht so mit rausgehört. Ich hatte überlegt, ob die gewonnen haben. Duke hat es gar nicht geschrieben. War wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, die Füchse haben gewonnen. Also jetzt ja, ganz offiziell, die Füchse haben gewinnen. Das Spiel gegen Amstetten gewonnen. Haben wir ja. Jetzt festgelegt. Und falls diese Entscheidung nicht getroffen wurde, werden wir durchsetzen, dass das nachträglich dann alles in die richtigen Wege geleitet wird. Die Tabelle. Genau, und damit sind sie auch auf dem besten Weg in die erste Liga, ne? Definitiv. Wir wollen es ja so. Und wo wir schon mal beim... Wir bleiben genau, mal beim Sport, genau. Wir haben es ja gehört eben, dass das Box-Intro, das hat ja auch einen ganz aktuellen Hintergrund, und zwar den Merkel-Podcast. Denn wenn ihr euch den Merkel-Podcast mal anschaut, müsst ihr auf die Hände achten. Das sieht so aus, als wenn sie mit den Händen mitboxt. Also man muss wirklich mal drauf gucken. Wenn man dann einmal drauf geachtet hat, macht es einen total verrückt. Ihre Beinarbeit ist dagegen eher schlecht. Ja, und da war die von Henry Maske um Weiten besser, ne? Aber ich sag's dir, wir haben uns ewig drauf gefreut und es hat sich gelohnt, der Abend. Ja. Es war ein langer Abend, aber dass es so ausgeht, na gut, es wird immer gesagt, das hätte keiner gedacht, aber ich habe dran geglaubt. An die Ich finde es eigentlich weniger interessant, wenn sich zwei Typen auf die Nase hauen, da zuzugucken. Aber ich habe es mir auch angesehen und ich muss sagen, war bestimmt eine gute Leistung. Also ich kenne mich im Boxen jetzt nicht so aus. Auf jeden Fall habe ich mitgekriegt, hat Henry Maske Ostern vorgezogen, weil er hat ja seinen Tiefschutz bis unter die Hüfte gemacht. Der wollte die Eier wohl besonders gut verstecken vor seinem Gegner Virgil Hill. Genau, und der hat es extra nochmal kontrollieren lassen. Hat man ja auch ja. Im Fernsehen gesehen. Aber bevor hier Ostern in falsches Licht gerückt wird, würde ich sagen, lassen wir Leo mal wieder ran. Und ja, jetzt hören wir mal ganz kurz rein, wie ein dreijähriger Ostern sieht. So Leo, leg mal los. Hallo liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Weil einer tot ist und wieder lebt. Deswegen feiert man Ostern. Was macht man denn bei Ostern? Ostereier anmalen, Ostereier suchen und Ostereier an einen Osterbaum schmücken. Und der Osterhase versteckt die Ostereier und wir suchen Ostereier und malen die Ostereier an und machen Osterfeuer an. Frohe Ostern! Viel Spaß beim Eiersuchen! Tschüss, bis zum nächsten Mal! Ja, danke Leo. Sag mal Stefan, weißt du, wer der Tote war, der jetzt wieder lebt? Der Tote? Na, das kann ja nur Jesus Christus gewesen sein. Ja, schade. Oder? Ja, ich glaube, so war es. Ich dachte, damit kriege ich dich jetzt. Aber warte mal. Weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben, können wir das Osterthema ja mal ruhig ausbreiten. Weißt du, wo Ostern, also wie das mit Ostern war, wo das herkommt, wie das seinen Ursprung hat und was der Hase da zu suchen hat? Du, das kann ich dir nicht sagen. Ich feiere Ostern, damit ich mal 4 Tage frei habe. Ja, ich habe im Kurier gerade, ich weiß nicht, warum der bei uns im Briefkasten war, vielleicht hat Newja heimlich abonniert. Nee, ich habe im Kurier, da hatten sie auch gefragt, warum Ostern ist oder warum es gefeiert wird und haben sich über Leute lustig gemacht, die gesagt haben, dass es ein Fruchtbarkeitsfest ist. Es ist aber nicht abwegig. Ich glaube, diese Theorie gibt es auch. Soweit ich es weiß, ist es nämlich so, dass ursprünglich Ostern ein Fruchtbarkeitsfest war, deswegen auch der Hase. Und der Hase ist ja für sein extremes Liebesspiel bekannt. Und die Kirche. Der Rammler. Richtig. Und die Kirche hat das nicht so gemocht und hat deswegen einfach ganz prompt auf genau denselben Tag einen kirchlichen Feiertag gelegt, um quasi dieses Rammlerfest ein bisschen die Augen davon wegzulenken. Ja, und plötzlich ist zufällig, am selben Tag, wo Fruchtbarkeit gefeiert wurde, ist zufällig auch Jesus, ist er da wieder auferlebt? Karfreitag ist er, glaube ich, gestorben. Oder, nee, ja doch, ich glaube ja, ne? Und Ostersonntag ist er wieder auferstanden. Ja, irgendwie so, ne? Alle Angaben ohne Gewähr. Genau. Wenn nicht, auch das lassen wir. Hast du einen Wikipedia-Zugang? Dann können wir das ja auch mal korrigieren bei Wikipedia. Ja, das könnte man machen. Also, die Variante, die ihr jetzt gehört habt, die tragen wir ein, die ist ab sofort bei Wikipedia zu lesen. Genau, und somit offiziell. Genau. So, aber warte mal, bevor wir es jetzt aber zu lang machen, Kinder dürfen ja nicht zu lange für Dreharbeiten hergenommen werden. Wir werden nämlich den Leo, der jetzt noch hier ist, gleich mal dafür gebrauchen, dass er uns ein paar Zahlen für unser super Quizspiel gibt. Ach, Quiz ja. War ja falsch. Genau. Jetzt kommt das blog.über.de Frage- und Antwortspiel. So, Leo, pass auf. Jetzt gibst du uns mal, nenn uns mal eine Zahl und wir versuchen, ach, das erkläre ich dir jetzt nicht, die Zuhörer wissen, wie es läuft. Sag uns einfach mal eine Zahl. Kannst ja zuhören nennen. Lass dir bleiben so lange. Eine 81, eine 1. Wer fängt denn eigentlich an? Ja, mir ist egal. In einem Mu und raus bist du. Du fängst an. Mit Nachgucken. Nachgucken. Ich habe den Blog gar nicht offen. 811 hat er gesagt, ja? Ja. Dann schauen wir doch mal. Niete. Niete. Okay, Leo, sag mal noch eine andere Zahl. Eine 1, eine 6, eine 2. Die 162, da gucken wir mal. Niete. Okay, Leo. Du kennst ja noch ein paar Streng Zahlen, dich mal an. Ne? Sag mal noch eine. Eine 1, eine 2, eine 2. 122? Ja, das sieht gut aus. So, muss ich mir mal kurz reinlesen. Ja, mach mal. Scheint also ein längerer Beitrag zu sein. Na, so lang ist der gar nicht. Ja, das ist doch was sehr Lustiges. Da erinnerst du dich, glaube ich, auch. Ja. Ein lustiger Beitrag. Es passt sehr gut zum Thema unserer heutigen Blogcast-Folge. Echt? Ja. Haben wir das Thema heute angesprochen schon mal? Oder der könnte Anlass? Könnte man so sagen, dass wir das Thema heute schon mal angesprochen haben. Aber nicht direkt im Beitrag. Nein, aber der Beitrag ist quasi fast auf den Tag genau ein Jahr alt. Echt? Ein Osterbeitrag? Ja, im gewissen Sinne schon. Aber es geht nicht um Ostern. Also, naja, eigentlich geht es um was anderes, aber die Zeit ist halt Ostern. Achso, also das war um Ostern rum. Das hilft mir kein Stück weiter. Ostern, hat ja. Einer was erlebt? Hat Ostern ja. Denn einer was erlebt? Hat einer was erlebt? Ja. Ist das einer, den ich kenne? Also, lass ich mich denke raten. Schon. Da hat Axel was erlebt? Nein. Dirk? Nein. Okay, guck mal, schon mal kein Sportbeitrag. Und auch kein Wanderbeitrag. Hab ich was erlebt? Ja. Ich habe Ostern was erlebt. Genau. Ostern vor einem Jahr. Hat das mit Sport zu tun? Nee. Ich habe was erlebt und hat nichts mit Sport zu tun. Genau. Und ich fand's eine sehr lustige Story. Habe ich in der U-Bahn mal wieder was erlebt? Mhm. Also ich erlebe eigentlich nur lustige Sachen in der U-Bahn. Echt? Na, ich merke schon, du kommst nicht drauf, ne? Na, gib mir mal einen Soll Tipp. Soll ich dir mal einen... Okay. Gut. Ja, zufällig steht in dem Werbefenster auf der rechten Seite, steht dort Schlüsselfundservice. Schlüsselfundservice, Schlüssel. Das hat nichts mit Schlüsseln und nichts mit Schlüsselfundservice. Habe ich was verloren? Ich verliere doch nichts. Definitiv. Ich habe was verloren? Ich verliere doch nichts. Was verliere ich denn? Ich merke schon, du hast es verdrängt, dieses Schlüsselerlebnis. Habe ich es denn, ein Schlüsselerlebnis, habe ich es denn wiedergefunden? Es gab ein Happy End, so dieses Jahr. Ich habe was verloren. Hat es mit dem Schlüssel wirklich zu tun? Ja, ja noch, ich weiß. Noch mehr kann ich es ja nicht erzählen. Ich weiß, ich erinnere mich. Welche grausame Erinnerung. Und ja. Zwar, eine Böswilligkeit von Julia hat dazu geführt, dass ich Ostern fast in einer Wohnung eingesperrt hätte feiern müssen. Ist es das? Richtig. Ja, also das ist ja wirklich ein Zufall. Ja, ja, das passt doch wunderbar. Nee, und zwar war es so gewesen, Julia musste, glaube ich, arbeiten und hatte, hatte die Wohnung abgeschlossen, damit Leo halt nicht selbstständig die Wohnung verlässt. Er war ja damals erst 2 Jahre. Und auf jeden Fall hatte sie irgendwie dabei Schlüssel und Jacken umgehängt und so, dass eine Jacke über dem Schlüssel hing und es klingelte an der Tür, weil Julias Vater uns abholen wollte zum Ostern feiern. Ja, und was er dann letztendlich gesucht hat, war uns, denn wir sind von innen gar nicht aus der Wohnung rausgekommen und er hat uns nicht verstanden durch die dicke Tür, was wir von ihm wollten. Dann musste ich ihn auf Handy anrufen, er stand auf der anderen Seite des Tür, der Tür und wir haben über Handy kommuniziert. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Ja, es war wirklich ein einmaliges Erlebnis und ich danke Julia heute noch dafür, dass ich dafür auserwählt wurde, das zu erleben. Ja, letztendlich hat sich die Sache aufgelöst, der Schlüssel, der hing halt einfach nur unter einer Jacke, aber ich hatte gesucht und geguckt und ja, war schon eine tolle Situation. Kann man alles nochmal nachlesen, Beitrag 811, ne? Genau, nein, 122. 122. Eine sehr lustige Story, definitiv. Ne? Also. Auf jeden Fall. Also wenn man in der Situation steckt, ist es nicht lustig, aber so im Nachhinein, ja. Wie gesagt, es gab ein Happy End zum Glück. Genau. Gut. Leo, gib uns mal jetzt noch eine Zahl für Stefan. Eine 9, eine 10. Achso, ich muss ja gucken. Warte. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt. Okay. Naja. Wir nehmen es. Die Zahl wurde hervorgegeben. Also, es handelt sich auch, also wir hatten heute auch in gewisser Weise schon mal darüber, über ein solches ähnliches Erlebnis gesprochen. Über ein ähnliches Erlebnis? Im Prinzip, Podcast? Nee, mit Podcast hat nichts zu tun. Und zwar... Na, Ostern. Nee, Ostern auch nicht. Über ein Erlebnis, was ich gemacht hatte. Was du gemacht hattest? Haben wir drüber gesprochen? Haben wir gerade drüber gesprochen, ja. Also gerade vor... welches Thema war denn das eigentlich? Muss mal gucken. Ja, Kino vielleicht. Ja, genau. Kino. Du warst im Kino. Ja. Du warst im Kino. Was habe ich geguckt? Ich habe so ziemlich jeden Kinofilm, den ich gesehen habe. Hast du auch dokumentiert? Fast. Oh Gott. Kleiner Tipp, der Film hat im weitesten Sinne sogar mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun. Deiner beruflichen Vergangenheit? Aha. Und ich habe keine Schlüpfer verkauft. Deiner beruflichen Vergangenheit. Ah, warte mal. Du hattest auf jeden Fall mal geguckt, wo ist Fred? Na, da ist ja nicht meine berufliche Vergangenheit drin. Ja, eben. Den Zusammenhang habe ich auch gerade vermisst. Obwohl ich die Stelle so gut fand, wo er ihn... Also, das macht man nicht mit Rollstuhlfahren und ist auch nur ein Film. Wo er ihn die Treppe runterschickt. Genau. Mit dem Rollstuhl. Und sagt, 8 Sekunden. Hey, diesmal waren es nur 8 Sekunden. Ja, den Film unbedingt angucken. Wirklich sehenswert. Natürlich auch für Alba-Fans. Ja, aber der Film war es nicht. Nein. Es war im Oktober 2006. Das wird ja, nicht weiterhelfen. Du müsst jetzt mal die Kinocharts gucken, was im Oktober angesagt war. Und das ist übrigens auch mit meinem Lieblingskomiker oder mit einem meiner Lieblingskomiker, der Film. Dein Lieblingskomiker? Ben Stiller. Das ist kein Deutscher. Genau, mit dem ist es nicht, sondern mit dem anderen. Ach. Wie hieß der? Mr. Bean. Na, Nein, Ben Stiller war es nicht. Der hat auch wie heißt denn, ne? Der hat auch in einem Film gespielt, in dessen Situation ich auch gerade stecke. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Und zwar... Also, ich sag mal, welche Filme der mitgespielt hat. Und zwar hat er mitgespielt in... Happy... Wie heißt denn der Film, der Golffilm? Happy Gilmore? Happy Gilmore hat er mitgespielt. Ja. Dort hat er einen Eishockeyspieler gespielt, der auf einmal golfen tut. Dann hat er kenn ich nicht. Dann hat er mitgespielt in... Nimm mir mal noch so einen Film. Mit Na, dann sage ich den anderen Film, für den er ganz berühmt ist, Big Daddy. Ey, du, die Filmtitel sagen mir alle was, aber ich habe die Filme alle nicht gesehen. Das Echt? Sind keine guten Tipps. Ich bin ja nicht so ein Also, Kino-Gänger. Ich wette, dass jeder von unseren Zuhörern spätestens bei Big Daddy wusste, um welchen Schauspieler es sich handelt. Ja, die sitzen jetzt alle so vor ihrem MP3 und sagen, Mensch, sagst du. Stefan. Na? Okay, na, dann sage ich, um welchen Schauspieler es sich handelt. Und zwar um Adam Sandler, ja. Und es hat noch einer mitgespielt, jemand, den du auf jeden Fall kennst. Und zwar, ich sag nur, wallendes Brusthaar. Strand, hier, sag schon, orangefarbene Bojen in den Händen. Ja, hier, David Dingster. David Hasselhoff, warte. The Hoff. Ja. Genau, ja. Der Film war also mit Adam Sandler. Ich weiß, und da gab's einen Film, aber wie hieß der doch gleich? Weißt du, worum es ging? Wie gesagt, im weitestgehenden Sinne mit meiner beruflichen Vergangenheit, ne? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Du weißt, was das Hauptgegenstand des Filmes war? Nein. Eine Fernbedienung. Ja, du hast mal beim Fernsehen gearbeitet. Da wäre ich auch drauf gekommen. Genau, aber also ich weiß jetzt nicht den Inhalt des Films. Okay, der Film heißt Klick. Klick, ah. Und ich habe dir noch neulich gesagt, ich habe die DVD im Laden gesehen. Ja. Siehst du? Ja. So verbohrt ist man manchmal. Ja. Klick. Jetzt hat's bei mir auch Klick gemacht. Genau. Mit David Hasselhoff. Und da hatte ich ja noch den Tipp gegeben, dass wenn man mit einer Dame geht, dann sollte man auf jeden Fall ein Fotoapparat mitnehmen, um halt ein Foto zu machen. Mhm. Weil es wieder ein Heulfilm war. Ich glaube, ich muss mir einen Beitrag machen. Nochmal durchlesen. Ja, aber ich lese gerade in den Kommentaren, Christian war überhaupt nicht so begeistert von dem Film. Also ich fand ihn sehr gut, mir hat er sehr gefallen, aber Christian fand ihn nicht so toll. Ist ja halt Geschmackssache. Ja, sehe ich nur gerade so. Und Maite fand den Film spitze. Ja. Und Dirk, was sagt Dirk? Ach, Dirk hat den Trailer verlinkt. Also wer den Trailer von dem Film sehen will und den Film noch nicht kennt, dann kann er da mal gucken. Beitrag 910. Ja, das war unser Frage- und Antwortspiel. Prima. Dann sind wir ja auch schon so gut wie am Ende. Ja. Aber vorher haben wir noch eine Musik und die verrät gleich, worum es als nächstes geht. Genau. Ich glaube, du hast heute Geburtstagskinder. Richtig, aber absolut. Geburtstagskinder. Ja, Papa, du hast Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, dass du nochmal so alt wirst, wie du jetzt schon bist. Nein, so alt ist ja mein Papa noch nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich und viel Gesundheit kann man dir natürlich nur wünschen. Und dass noch viel Freude mit Mama hast. Ja. Okay. Warte mal, dann sag ich mal schnell noch welche. Ja. Und zwar alles Gute nachträglich. Ich habe mir auch persönlich bei denen gemeldet. Norma, Heidi, Nico und Julias Opa. Gut, wenn du schon Norma sagst, es gibt natürlich noch Lidl und Plus, ne? Also wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich ganz herzlichen Glückwunsch an Sven. Und ich habe neulich mit ihm telefoniert, als er Geburtstag hatte. Und er hat mir gesagt, er liest jede Woche unseren Blog. Ja, hört er denn auch den Blogcast? Aber das kannst du doch wissen, natürlich. Echt? Ich hoffe doch. Ja. Ja, dann sei er gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Ja, sollte mal jemanden vergessen haben. Das waren schon unsere Geburtstagskinder. Genau, sollte man jetzt jemanden vergessen haben, dann... Tut uns leid. Nee, dann nennen wir die nachträglich. Sondern einfach Kontakt uns aufnehmen. Genau, schreibt uns das einfach. Eine E-Mail an blog@juba.de, so einfach ist das. Oder ihr kommentiert einfach in den entsprechenden Beiträgen. oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog. Wenn ihr schnell zum Hörer greifen wollt, könnt ihr das auch tun und uns anrufen unter Berlin 030 202 368 03. Jetzt auch kostenlos. Über die Webseite. Richtig. Unter blog.uber.de. Genau. Ja. Ja, und eigentlich sind wir jetzt durch, oder? Ja, nicht eigentlich, sondern absolut. Und wir hören auf jeden Fall in 2 Wochen wieder voneinander, dann wieder zum Standardsonntag. Genau. Weil Ostern war, haben wir es halt mal auf Montag verschoben. Es ist ja noch ein bisschen Ostern. Genau. Also, falls ihr noch nicht eure Eier gesucht und gefunden habt, dann einfach mal bücken. Ja. Wenn nicht, was du jetzt denkst, Stefan. Nein, ich weiß ja nicht, warum du jetzt so lachst. Nein, und macht euch noch ein schönes Osterfest, einen schönen Ostermontag. Falls ihr Urlaub habt, einen schönen Urlaub. Kann man ja nehmen, bei 4 Tagen. Ja, stimmt, Stefan, du hast Urlaub. Viel Spaß. Yippie. Ja, werde ich haben. Erhol dich. Und viel Spaß auf Arbeit. Ja, werde ich auch haben. Na, ich glaube auch. Ich habe ja da volles Unterhaltungsprogramm, aber egal. Genau. Ja, bis in 2 Wochen und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, danke für den Download. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bonjour, oh, scheiße. Kannst du es bitte rausschneiden? Mach ich. Okay. Jetzt wieder zum Podcast. Genau. Bitteschön. Ich lese sie nicht vor, die Charts. Ach so. Entschuldige. Schneide ich. Nee, ich dachte jetzt. Ach so. Du kannst also ganz normal weitermachen. Ich verlange, dass du das rausschneidest. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.